denke jeden Tag an dich. Ich rufe, doch du hörst mich nicht. Jeden Tag wächst meine Sehnsucht nach dir. Ich bitte dich, komm zurück zu mir. Bleibt eine Erinnerung an die schönste Zeit. Die Erinnerung ist alles, was mir bleibt. Eine Erinnerung an die schönste Zeit. Wir wussten nicht mehr, was mit uns geschah. Wer ich war. Ich wollte Freiheit, meine Wege gehen. Ich wollte meine Grenzen sehen. Die Erinnerung ist alles, was mir bleibt. Eine uns einmal wiedersehen, lernen wir das Leben zu verstehen. Ich denk an dich, vergiss mich nicht. Ich halte dich fest, ich brauche dich. Ich denk an dich, bitte vergiss mich nicht. Ich halte dich fest, denn ich brauche dich. Alles, was mir bleibt.